Wer die Unterschiede statt die Gemeinsamkeiten betont, stößt auch in der Politik auf Probleme. So hat sich Hillary Clinton im US-Wahlkampf 2016 als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten gezielt an Minderheiten sowie an benachteiligte Gruppen gewandt, zum Beispiel an Frauen und Schwarze. Das klang nach dem Ideal der Vielfalt, hat aber dazu geführt, dass nur die Schnittmenge der schwarzen Frauen eindeutig angesprochen war, während andere Gruppen wie weiße Männer sich fragen mussten, ob sie ebenfalls gemeint waren. Schwarze Männer und weiße Frauen waren in dem Dilemma, dass sie nur zur Hälfte zur Zielgruppe gehörten. Ein zweites Problem liegt darin, dass sich Identitätspolitiker zwar von der Mehrheitsgesellschaft absetzen, diese aber für sich genommen weder eine homogene Gruppe darstellt, noch sich selbst als Gruppe definiert. Im Extremfall wird die Mehrheit zum Feind erklärt, zum Beispiel zur Gruppe der Weißen oder der Cis-Männer, von lateinisch cis diesseits, Männer, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, mit dem sie geboren wurden. Auch wenn gar nicht immer belegt ist, dass die systematischen Benachteiligungen von der Mehrheit der Gesellschaft ausgehen und nicht nur von einer kleinen Untergruppe. Außerdem liegt es eigentlich im Interesse von Minderheiten, die Mehrheit für ihre Sache zu gewinnen. So sind zum Beispiel Anfang des letzten Jahrhunderts Frauen auf die Straße gegangen, um für das allgemeine Frauenwahlrecht zu demonstrieren. Hätten die Suffragetten nicht einen Teil der Männer überzeugt, wäre das allgemeine Wahlrecht niemals eingeführt worden. Auch die Homosexuellen mussten ihre Rechte über Jahrzehnte hart erkämpfen, wozu ebenfalls gehörte, vormals Außenstehende und Desinteressierte zu überzeugen. Hätten die Homosexuellen nur die Unterschiede zur heterosexuellen Mehrheit betont, wäre ihre berechtigte Emanzipationsbewegung vermutlich gescheitert.